Die Erde ist des Herrn, und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Die Bibel spricht zu uns von einem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Konkret heißt das, schuf die Sterne und Planeten. Schuf Lebewesen und Pflanzen. Die sogenannten Naturgesetze wurden von diesem Gott festgelegt. Und bis heute finden ihre Wirksamkeit. Als krönender Abschluss dieser Schöpfung wurde auch der Mensch geschaffen. Nun, weil dieser Gott ein Schöpfer ist, ist er auch verständlicherweise ein Herrscher dieser Welt und erhebt den Anspruch, dass ihm alles gehört. Die Erde ist des Herrn, und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Herrscher oder König mag sich etwas befremdend anhören, weil wir an die vergangenen Zeiten denken, wo menschliche Könige herrschten und ihre Untertanen unterdrückten. Unser Gott ist ein König, der Liebe und Vertrauen zu seinen Geschöpfen hat. Das beweist er darin, dass er zum Beispiel die Erde mit all ihren Geschöpfen den Menschen anvertraut hat, damit der Mensch es pflegt und bebaut. Dass Gott dem Menschen alles anvertraut hat, bedeutet nicht, dass der Mensch ein Eigentümer geworden ist. Vielmehr ist das so, dass der Mensch Gott gehört, doch leider hat er davon vergessen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ist es dir bewusst, dass du Gott gehörst? Die Erde ist des Herrn, und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, das heißt auch die Menschen.